Lektion 10 Übung J Beispiel Ich wohne in Köln. Ach ja? Ich habe auch mal in Köln gewohnt. Ach ja? Ich habe auch mal in Köln gewohnt. Ach ja? Ich habe auch mal in Köln gewohnt. Bitte beginnen Sie. Ich wohne in Köln. Ach ja? Ich habe auch mal in Köln gewohnt. Ich mache eine Radtour. Ach ja, ich habe auch mal eine Radtour gemacht. Ich arbeite als Sekretär. Ach ja, ich habe auch mal als Sekretär gearbeitet. Ich lerne Spanisch. Ach ja, ich habe auch mal Spanisch gelernt. Ich spiele Fußball. Ach ja, ich habe auch mal Fußball gespielt. Ich arbeite bei Synchrontech. Ach ja, ich habe auch mal bei Synchrontech gearbeitet. Ich fahre nach Frankreich. Ach ja, ich bin auch mal nach Frankreich gefahren. Danke.